Katastrophen, Rückschritte auf dem Weg zum Fortschritt. Clipper 214 außer Kontrolle. In der Kabine der Boeing leuchteten die Bitte-Anschnallen-Zeichen auf. Widerwillig schnallten sich die Passagiere an. Hinter den Scheiben züngelten Blitze wie Bildstörung auf Fernsehschirmen. Aus einem der Gläser stieg eine senkrechte Cocktailsäule. Man durchflog, wie die Stewardess über die Lautsprecher mitteilte, eine Zone örtlicher Turbulenz. Die Turbulenz äußerte sich in einigen spielerischen Uppercuts und unfairen Tiefschlägen der Luftböen. Sie ließen hier einen Passagier in die Knie gehen, der sich noch immer nicht angeschnallt hatte, dort eine Stewardess anecken, die ihre letzten Container verstaute. Dann wieder folgten lange Perioden absoluter Ruhe, in denen sich die Passagiere fragten, weshalb sie sich nicht losschnallen durften. Ein paar Wirbel, in denen Triebwerke und Flächen sich unwillig schüttelten, als wollten Pferde eine Meute Hunde loswerden. Draußen, in sicherem Abstand, flackerte der Widerschein der Unwetter durch düstere, quellende Wolken. Gelegentlich hörten die Fluggäste an den Fenstern Hagel auf den Rumpf prasseln. Die Boeing 707 war an einem Dezemberabend um 20.25 Uhr in Baltimore gestartet. Die Crew mit ihren 81 Passagieren wollte lediglich noch den halbstündigen Hüpfer nach Philadelphia machen. Doch spätestens, als die Maschine über den Wartefunkfeuer für Philadelphia, das bei Newcastle liegt, ankam, merkte man, dass man in einer ganz besonderen Nacht unterwegs war. Die Wetterbüros hatten bereits mehrere Sonderwarnungen herausgegeben. Am Abend jenes 8. Dezember zog eine außergewöhnlich starke Kaltfront aus Kanada quer über die Nordoststaaten zur Atlantikküste. In ihrem Gefolge entwickelten sich schwere Gewitterstürme und Böenwalzen. Derartige Kaltfrontgewitter sind zwar in den Staaten keine Seltenheit im Winter, doch niemand konnte ahnen, wie extrem stark sie werden würden. Kein Flugzeug, das an jenem Winterabend im Osten unterwegs war, konnte von Gewittern völlig unbehelligt davonkommen. Für die unteren Höhen der Privat- und Geschäftsflugzeuge wurde mittlere bis schwere Turbulenz angesagt. In den Reiseflughöhen der schweren Jets türmten sich unübersteigbare Höhengewitter bis zu 14 Kilometer Höhe. Und in Bodennähe erwartete man Tornados. Eine Nacht, in der man keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken konnte. Piloten freilich waren zu Tausenden unterwegs. Die Boeing mit dem Kennzeichen Clipper 214 musste, zusammen mit vielen anderen anfliegenden Maschinen, über Newcastle in die Warteschleifen gehen, denn Philadelphia hatte gerade seinen Platz gesperrt, weil eine extrem starke Böenwalze durchzog. Ein Anflug wäre Selbstmord gewesen, also kreisten bald 5 wartende Flugzeuge über Newcastle. 300 Meter über dem Clipper 214 kurfte eine DC-8 der National Airlines. Der Captain, Malcolm Campbell, hatte mehr als 20 Jahre Flugerfahrung. Er wusste noch nicht, dass er knapp 15 Minuten später etwas erleben sollte, das alles übertraf, was er bisher mitgemacht hatte. Das Wetter über Newcastle entpuppte sich als eine Höllenorgie aus schwerster Turbulenz, Hagelschauern, Blitzkaskaden, Böenwalzen. Um die vorgeschriebenen Kurse und Höhen einhalten zu können, mussten die Piloten all ihre Erfahrung, Ruhe und körperliche Kraft aufwenden. Die Anweisungen und Empfehlungen des Kontrollturms kamen, gestört durch die statischen Entladungen, nur zum Teil verständlich durch. Die auf der Wetterfrequenz eingeholten Informationen trugen psychologisch nicht dazu bei, die Besatzungen entspannen zu lassen. Über West Virginia, Maryland, Delaware, North Carolina und den Küstengebieten mäßige bis starke Clear-Air-Turbulenz zwischen 7.000 und 13.000 Metern. Zusätzliche Warnung für leichte Flugzeuge, schwere Vereisung unter 3.000, gelegentlich extrem schwere Turbulenz unter 2.500 Metern. Die Arbeit, die der zuständige Controller im Philly Airwood Traffic Control Zentrum an jedem Abend auszuführen hatte, war kaum weniger beneidenswert. Er hieß Paul Alexi. Und Alexi kämpfte an jenem Abend besonders intensiv mit den Unzulänglichkeiten moderner Technik im Jet-Zeitalter. Niederschläge und Gewitter bedeckten seinen Radarschirm mit Störbildern, die es schwer machten, die vielen Echos der Flugzeuge klar zu unterscheiden und zu identifizieren. Der Funksprechverkehr war zum Verzweifeln miserabel. Sobald die akustischen Verhältnisse sich besserten, versuchten alle Piloten gleichzeitig zu reden. Die Blitzschläge krachten wie reißendes Metall in seinem Kopfhörer. Seine Aufgabe war es, die ankommenden Flugzeuge im Wartefix aufzureihen und nach Wunsch zum Anflug mit einem Kurs freizugeben, der sie auf die Landeanflugrichtung führte. Diesen Wunsch hatte noch niemand geäußert, obwohl die Piloten inmitten der prasselnden Hagelböen, der Blitze und Vertikalböen das Gefühl hatten, in einer Falle zu sitzen, schien ihnen ein Anflug mit schwerster Turbulenz in Bodennähe, mit orkanartigen Querwinden und Böenwalzen im Anflugsektor weitaus bedenklicher. Lieber wollten sie stets auf dem letzten meteorologischen Stand sein. Alexi gab, äußerlich gelassen, durch, was auf seinen Tisch flatterte. »Hier ist das letzte Philly-Wetter. Mal sehen. Also, Wind aus 270 Grad mit 25 Knoten. Wir wollen jetzt Landungen auf der Bahn 27 machen.« Das klang gar nicht mal schlecht. Doch inzwischen versuchte ein zweimotoriges Geschäftsflugzeug aus Richtung Woodstown einen Anflug. Kommentar des Piloten: »Ich bin dabei, meine Fahrt zu reduzieren. Wir sind hier in ziemlich schlimme Turbulenz geraten. So, also, ich gehe so weit wie möglich mit der Fahrt herunter.« »Fein«, antwortete Alexi gelassen, »wir scheinen jetzt schwere Böigkeit in sämtlichen Sektoren zu haben.« Kurz vorher hatte sich der Captain der DC-8 zur Landung entschlossen. Doch nach den Erfahrungen der landenden Zweimotorigen gab er sein Vorhaben auf. Wenig später riskierten jedoch zwei andere Maschinen einen Anflug, und danach bat auch Clipper 214 um Anfluggenehmigung. Alexi: »Okay, Clipper 214, warten Sie noch. Ich hole Sie da raus, sobald ich kann.« »Ah, keine Beeilung«, meinte der Captain gelassen. »Wir wollten nur wissen, ob es heute überhaupt noch klappt.« »All right, fine.« Dann hörte man einige Zeit gar nichts mehr, bis plötzlich der alarmierende Notruf durchkam und alle aufschreckte. »Mayday, Mayday, Mayday! Clipper 214 außer Kontrolle! There we go!« Direkt darauf die Stimme aus der DC-8. »Clipper 214 stürzt brennend ab!« Die beiden Piloten starrten zusammen mit ihrem Flugingenieur schreckgebannt auf den Feuerball, der zwischen zwei gewaltigen Gewitterwolken zur Erde stürzte. Gleich darauf wurde ihre Maschine von einem blendenden Lichtbogen getroffen. Clipper 214 war explodiert. Zum ersten Mal verließ die beiden Piloten ihre stoische Ruhe. Erregt baten sie um Genehmigung, nach New York ausweichen zu dürfen. Als sie nicht sofort erhielten, schrie der Co-Pilot: »Wir wollen hier nicht länger bleiben, verstanden?« Dieser Unfall ging in die Geschichte der Zivilluftfahrt als Elktron-Unfall ein. Denn er war ein ganz extremer Sonderfall. Er ereignete sich im Jahre 1963, als die Düsenflugzeuge der sogenannten ersten Generation, wie die Boeing 707 und die Douglas DC-8, die letzten Propellerflugzeuge abzulösen begann. Und mit der neuen, gewaltigen Kraft der Jets entwickelte sich auch ein neues Gefühl von Überlegenheit. Doch die Unfalluntersuchung, die sich über viele Monate hinzog, ergab ein eindeutiges Ergebnis. Die Boeing war nicht, wie zuerst angenommen, durch schwere Turbulenz abgestürzt, sondern durch einen Blitzschlag. Bislang war jeder davon überzeugt gewesen, dass ein Blitzschlag niemals einen Jet zum Absturz bringen könne. Denn ein Flugzeug wirkt wie ein faradayscher Käfig. Die elektrische Energie gleitet an der Außenhaut ab. Man hört lediglich ein trockenes Ticken, wenn der Blitz das Flugzeug trifft. Auf manchen Flügen bin ich innerhalb von knapp anderthalb Stunden bis zu 6 Mal vom Blitz getroffen worden, und der einzige Kommentar dazu war stets: den müssen wir ins Bordbuch eintragen. Doch im Fall Elktron lag eine extreme Situation vor. Tatsächlich hatte ein Blitz den linken Reservetank getroffen. Dabei konnten extreme Temperaturen von 15.000 Grad Celsius entstehen. Durch die Explosion hatte sich dann auch der Mitteltank entzündet. Von dort hatte sich das Feuer bis auf die rechte Fläche fortgesetzt. Was niemand für möglich gehalten hatte, war passiert. Ein mächtiger Jet war durch einen Blitz abgestürzt. Doch sofort wurden Gegenmaßnahmen eingeleitet. Alle neueren Flugzeuge wurden mit sogenannten Static Dischargers ausgerüstet. Mit Drähten, die an der Tragflächenrückseite zu hohe Voltspannungen sofort an die umgebende Luft abgeben sollten. Und diese Voltspannungen können in extremen Gewittersituationen enorm hoch sein. Bis zu 1 Million Volt. Und somit wirkte sich dieser Unfall in der Vorweihnachtszeit des Jahres 1963 für die Sicherheit der Jetfliegerei bis zum heutigen Tage sicherheitsfördernd aus. Unfälle durch Blitzschlag wie im Elktron-Fall kamen so nie wieder vor.